Lieber Gerhard Schröder, da ich diese Zeilen in freundschaftlicher Absicht an dich richte, vermeide ich es, dich mit deiner Amtsbezeichnung anzusprechen. An dieser kannst du unmöglich Freude haben, denn du führst eine Vasallenregierung und du weißt, dass ich das weiß. Es wäre ungerecht, dir Salz in die Wunde zu streuen. Wir waren uneins in der Frage, ob, wenn du dein Ziel, Bundeskanzler zu werden, je erreichen würdest, du das Schicksal unseres Volkes auf parlamentarischem Wege mit den Parteien, wie sie nun einmal sind, zum Besseren wenden könntest. Du warst zuversichtlich, dass dir das gelingen würde. Heute weißt du, dass du dich geirrt hast und ich recht hatte. Noch vor deiner Vereidigung haben dir Bill Clinton und Madeleine Albright klargemacht, dass du den Befehlen der US-Regierung zu gehorchen hast. Als ihr Befehlsempfänger hast du dich des Verbrechens, einen Angriffskrieg zu führen, schuldig gemacht. Und dass du vorläufig nicht unter Anklage gestellt wirst, hast du dem Eidbruch des Generalbundesanwalts zu verdanken, der den Mut nicht aufbringt, den Krieg gegen Serbien als Angriffskrieg zu beurteilen. Einer deiner Vorgänger im Amte, Helmut Schmidt, hat die historische Wahrheit ausgesprochen, als er die NATO-Aktion als völkerrechtswidrige Kriegsführung verurteilte. Als Bundeskanzler bist du kläglich gescheitert. Die Medien und deine falschen Freunde, Oskar Lafontaine, Rudolf Augstein und andere, stellen die Sache jetzt so dar, als seist du unfähig für dieses Amt. Die Wahrheit aber ist, dass in diesem Amte jeder scheitern muss, dem es widerstrebt, das deutsche Volk zu verraten. Es ist jetzt an dir, die Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Wenn du jetzt den Mut aufbringst, vor das deutsche Volk zu treten und die Wahrheit zu bekennen, wirst du als eine große Führergestalt in die Geschichte eingehen. Zerreiße das Lügengespinst, mit dem die Feinde Deutschlands unser Volk niederhalten und aussaugen. Widerspreche eindeutig und unerbittlich der Kriegsschuldlüge des Versailler Diktats. Benenne die Quellen, die belegen, dass Großbritannien entschlossen war, das deutsche Kaiserreich zu zerschlagen, dass Frankreich revanchelüstern die Aufrüstung des zaristischen Russland finanzierte, damit es Deutschland im Rücken angreife. Berufe dich auf die Zeitzeugen aus den Eliten der Entente-Mächte, die bekräftigen, dass das Versailler Diktat die Wiederaufnahme des Weltkrieges durch das Deutsche Reich unausweichlich gemacht hatte. Decke die Verschwörung auf, die die US-amerikanische Kriegspartei unter Führung von Franklin Delano Roosevelt, der großen Banken und der Presse der amerikanischen Ostküste gegen einen friedlichen Ausgleich zwischen Deutschland und seinen europäischen Nachbarn angezettelt hatte. Erläutere in diesem Zusammenhang die Rolle des von Roosevelt gebilligten Artikels von Dew Person und Robert S. Allen in einer maßgeblichen Ostküstenzeitung am 14. April 1939 veröffentlicht, mit dem die englische Regierung unter Druck gesetzt wurde, um diese von aussichtsreichen Friedensverhandlungen mit Deutschland abzubringen. Mache deutlich, dass Präsident Roosevelt, sein Außenminister Colonel Hull sowie der stellvertretende US-Außenminister Sumner Wells den britischen Premierminister Chamberlain im Hinblick auf dessen Bereitschaft, mit Deutschland einen Interessenausgleich herbeizuführen, ultimativ aufforderten, durch sein Handeln klarzustellen, ob Großbritannien eine Nazination oder eine Demokratie sei. Teile dem deutschen Volk mit, dass Polen zu einem friedlichen Interessenausgleich mit dem Deutschen Reich bereit war, aber von Roosevelt gedrängt worden ist, sich gegen Hitler zu stellen und jegliches Zugeständnis bezüglich des Danzig-Problems zu verweigern. Mache der Weltöffentlichkeit bewusst, dass Präsident Roosevelt unter Bruch der US-amerikanischen Verfassung durch ein geheimes Ultimatum die japanische Regierung zur Kriegserklärung an die USA genötigt und so den japanischen Angriff auf die amerikanische Flotte im Hafen von Pearl Harbor provoziert hat, mit der feigen Berechnung, dass dann Deutschland aufgrund eines Beistandspaktes mit Japan gezwungen sein würde, den USA den Krieg zu erklären. Verschweige dabei nicht, dass Roosevelt rechtzeitig vorher von dem japanischen Angriff auf die US-Flotte im Hafen von Pearl Harbor erfahren, die Unterrichtung seiner Flottenbefehlshaber aber unterlassen hatte, weil er den psychologischen Schock, den der japanische Erfolg in den USA auslöste, brauchte, um die US-Bürger, die zu 85% eine Beteiligung der USA am europäischen Krieg strikt ablehnten, umzustimmen und so für seine Kriegspolitik gegen unser Land zu gewinnen. Verlange vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen die Öffnung der geheimen Staatsarchive der Siegermächte bezüglich aller Akten, die die Zeitgeschichte von 1933 bis 1945 betreffen. Fordere insbesondere die Einsetzung einer neutralen Historikerkommission zur Untersuchung des Falles Rudolf Hess. Die bisher bekannt gewordenen Dokumente und Indizien stützen die These, dass Hess in Portugal im Auftrage Hitlers mit dem Herzog von Windsor als Gewährsmann der britischen Regierung einen Separatfrieden zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien ausgehandelt hatte, unter einem Vorwand auf die britische Insel gelockt wurde, wo sich Churchill seiner bemächtigte, um den USA und Russland glaubhaft mit dem Abschluss eines Separatfriedens zu drohen für den Fall, dass die Sowjetunion nicht alsbald Deutschland den Krieg erklären würde. Rufe in Erinnerung, dass Roosevelts Nachfolger als Präsident der USA, Harry S. Truman, im Juli 1941 in der Öffentlichkeit seinen Standpunkt zum deutsch-russischen Krieg wie folgt formulierte, Zitat: Wenn Russland gewinnen würde, sollten wir Deutschland helfen und umgekehrt Russland, wenn Deutschland gewinnen sollte, und ihnen so Gelegenheit geben, möglichst viele umzubringen. Zitat Ende. Mache bewusst, dass die vier Freiheiten der Atlantikcharta, Freiheit der Rede, der Religion, Freiheit von Furcht und Not, nach den Worten des großen Gegenspielers Roosevelts, des republikanischen Kongressabgeordneten Hamilton Fish, lediglich eine Propagandaente waren, dazu bestimmt, die Völker gegen Hitler, Mussolini und Tojo aufzuhetzen. Richte die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit darauf, dass der republikanische Kongressabgeordnete Pat Buchanan, der sich gegenwärtig um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat bemüht, in einem jüngst veröffentlichten Buch den Standpunkt vertritt, dass Hitler zu keinem Zeitpunkt für die USA eine Bedrohung gewesen sei, dass er in Europa habe Ordnung schaffen wollen und man ihm das ruhig hätte überlassen können, dass aber das jüdische Bankkapital, um Deutschland zu zerstören, Roosevelt gedrängt hätten, die USA in den europäischen Krieg zu verwickeln. Verdeutliche unserem Volk, dass die Feststellung des ehemaligen Sicherheitsberaters des US-Präsidenten Zbigniew Brzezinski zutrifft, nach der Deutschland ein tributpflichtiger Vasall der USA ist, die ihre Herrschaft über uns nicht nur mit militärischen Mitteln, sondern auch durch die Medien und den American Way of Life aufrechterhalten. Sprich vor der Weltöffentlichkeit endlich ohne taktische Rücksichten aus, dass die USA im Begriff sind, ihre NATO-Vasallen in einen dritten Weltkrieg zu verstricken, um jetzt auch China in das Freihandelssystem zu zwingen und damit ihrer Weltherrschaft zu unterwerfen. Tritt zurück und mache deutlich, dass du nicht länger bereit bist, der Diener fremder Mächte zu sein. Gehe ins Exil und organisiere von dort aus den Aufstand des deutschen Volkes gegen die Fremdherrschaft. Und schütze dich vor den Meuchelmördern, die sie gegen dich ausschicken werden. Wenn du aber diesem Rufe deines Volkes nicht folgst, dann werden dich die feindlichen Medien weiter zum Versager stempeln und dich zu einer lächerlichen Figur machen. Dein Name wird vergessen sein und die Erinnerung an deine Regierung wird nicht einmal mehr Flüche, sondern nur kalte Verachtung hervorrufen. Ich schließe in Sorge um unser Volk und in wehmütigem Gedenken an einen Freund. Dein Horst Mahler.